Nummer 1. Sie hören folgende Information im Radio. Ein Hinweis von Ihrer Verbraucherzentrale. Vielleicht haben Sie etwas gekauft oder auch geschenkt bekommen, was Ihnen nicht gefällt und Sie möchten es umtauschen. Aber juristisch gesehen ist es so, dass Ware, die gekauft wurde und keine Fehler aufweist, nicht einfach zurückgegeben werden kann. Eine Ausnahme besteht bei Waren, die einen Fehler haben. Dann haben Sie ein Rückgaberecht von 7 Tagen. Ganz anders ist es bei Einkäufen im Internet. Bitte informieren Sie sich diesbezüglich auf den jeweiligen Internetseiten.